Horn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz? Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich. Was drängst du denn so wunderlich, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich, mein Herz, mein Herz. Was drängst du denn so wunderlich, mein Herz, mein Herz? Das Liebchen hat mein Herz. Wo ich ein liebes Liebchen hat, mein Herz, mein Herz. Willst wohl einmal hinübersehen und fragen, wie es dort mein Herz, mein Herz. Willst wohl einmal hinübersehen, mein Herz, mein Herz, und fragen, wie es dort mag gehen, mein